Kundgabe 4457, empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1948. Ankündigung des Endes. Ihr habt nur noch wenig Zeit. Es bleibt euch nur noch wenig Zeit, und ihr müsstet euch ernstlich vorbereiten für den Tag, da sich ein Akt der Zerstörung vollziehen wird, wie er noch nicht erlebt worden ist. Und ob ich auch immer wieder dieses euch ankündige, ihr steht meinen Worten zweifelnd gegenüber und seid darum lau in eurer Seelenarbeit. Und ihr habt nur noch wenig Zeit. Doch anders als durch mein Wort kann ich euch nicht aufmerksam machen. Glaubet ihr diesem nicht, so werdet ihr erschrecken, so die letzten Anzeichen in Erscheinung treten. Ich werde euch wohl kurze Zeit zuvor noch einmal warnen, doch auch diesen Worten werdet ihr nicht mehr Glauben schenken als den vorangegangenen Ankündigungen, weil euch meine Langmut irritiert, weil ihr nicht verstehen könnt, dass ich um der noch zu rettenden Seelen willen verzögere, wenngleich die Zeit längst erfüllt ist. Einige wenige sind noch zu retten. Diesen will ich den endlos langen Gang einer Wiederverkörperung auf der neuen Erde ersparen. Und darum habe ich Geduld und verzögere noch. Doch auch die letzte Frist nimmt ein Ende. Darum nehmet meine Worte ernst, dass euch nur noch wenig Zeit bleibt und ihr jeden Tag bereuen werdet, den ihr nicht recht ausnützet für eure Seele. Und überraschend schnell wird eine Wendung eintreten im Weltgeschehen und wenige Tage genügen, um euch in eine völlig neue Lage zu versetzen. Und dann gedenket meiner Worte und stellet das Geistige vor das Irdische. Denn die Sorge um Letzteres ist belanglos, da ihr euch nichts erhalten könnet, was ich euch nicht erhalten will. Und es in meinem Willen und meiner Macht liegt, euch irdisch zu schützen und zu versorgen. Denket nur an eure Seele. Seid hilfsbereit und gebewillig, wo die Not an euch herangetragen wird, und tretet mit mir in innige Verbindung, auf dass ihr die Kraft empfanget, durchzuhalten und allen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Holet euch ständig Kraft aus meinem Wort, denn in ihm habt ihr einen Kraftquell, an dem ihr euch erquicken könnet und der niemals versiegen wird. Seid stets bereit für mich, und ich werde euch nicht verlassen, was auch über euch kommen mag. Amen.